Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir eine freie Themennacht. Und das heißt ja, ihr könnt sehr gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, die erste Anruferin ist 33 Jahre alt und heißt Romy. Oder Romy? Romy? Romy? Romy. Genau. Romy. Okay. Hallo Romy. Ja, hallo. Schön, dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, ich bin seit 5 Monaten mit meinem Freund zusammen. Wir sind auch sofort zusammengezogen, sehr spontan. Warum? Ja, das war so, dass ein ziemlich großer Kilometerunterschied, zwischen den Wohnorten. Wie viel? 350. Ja. Und, und wir haben halt beschlossen, es ist die große Liebe, wir ziehen zusammen. Wir gleich zusammen. Wer ist denn zu wem gezogen? Ich bin zu ihm gezogen. Ja. Und es ging so einfach, arbeitsmäßig und überhaupt? Ja, im Prinzip ist alles in Ordnung. Okay, aber erzähl erstmal weiter. Genau. Es geht halt darum, dass ich eine kleine Spionagetätigkeit aufgenommen habe, was ich natürlich hätte nicht machen dürfen, aber ich habe an seinem PC geguckt, wo er sich dann immer mal so rumtreibt, wenn ich nicht da bin, und habe da halt eine für mich ziemlich blöde Entdeckung gemacht und kann damit irgendwie überhaupt nicht gut leben. Ja. Was ist das für eine Entdeckung, die du gemacht hast? Ja, also eigentlich immer, wenn ich aus dem Haus bin, guckt er sich halt diverse Porno- und Sexseiten an und ja. Mhm. Ich sag mal in Anführungszeichen normale Pornoseiten. Nichts Abartiges, nichts Illegales. Na, illegal nicht, aber ich find's schon eklig. Also, was ist das denn, was er sich da anguckt? Na, ich meine, Entschuldigung an die Damen, die es hören, aber auch sehr, sehr alte Damen und auch recht junge Damen und Damen, die halt sehr, sehr große Brüste haben, was ich halt nun mal nicht habe, und halt irgendwie alles das, was ich nicht bin, ja. Jetzt hast du geschnüffelt, was natürlich schon, wie du selbst sagst, nicht in Ordnung ist. Allerdings hast du jetzt etwas rausgekriegt, was du auch nicht wieder aus deinem Kopf... Wer sucht, der findet, ne? Ja, und das kannst du nur auch nicht mehr vergessen. Richtig, das steht total zwischen uns. Ich kann irgendwie kein Vertrauen vernünftig aufbauen, ja. Und ich meine, ich hätte noch nicht mal das Riesenproblem, wenn er es nicht heimlich machen würde. Mhm. Ich meine, ich würde vielleicht sogar mal mitgucken, aber er macht das halt heimlich. Und vielleicht schämt er sich vor dir. Vielleicht ist er einfach auch ein bisschen scheu, dass er das nicht so sagt. Sagt ja, welcher Typ, die wenigsten Typen oder umgekehrt Frauen noch sagen, dass ihrem Partner, wenn sie mal so Sachen gucken. Ja. Wie ist denn eure Verbindung? Wie ist euer Sex? Ja, im Prinzip, also ich würde eigentlich sagen, gut. Ich meine, seitdem ich das rausgefunden habe, gehe ich immer mehr auf Distanz, wodurch natürlich ich erreiche, dass er irgendwie immer mehr da drin ist auch. Distanz heißt, du schläfst nicht mehr mit ihm? Ja, erstens das, oder ja, suche auch so ziemlich wenig Nähe, weil ich irgendwie auch die Vermutung habe, dass das immer mehr wird oder sich vielleicht eher so, sich sogar mal trifft mit irgendjemandem. Oder aber das sind reine Vermutungen. Das sind reine Vermutungen, ja. Ich finde, du solltest die Flucht nach vorn machen, um da Klarheit um da Klarheit reinzubringen. Du weißt es ja, du kannst es ja nicht auslöschen aus deinem Kopf. Sag's ihm, dass du es gemacht hast, entschuldige dich, dass du das gemacht hast, das ist eine miese Nummer, aber du hast es nun mal gemacht und du hast das und das gesehen und er soll dazu Stellung beziehen. Dann kriegst du erstmal wahrscheinlich eine heftige Kritik um die Ohren geschlagen, aber dann muss er ja auch zu dem Stellung beziehen. So, und dann kann man ja mal gucken, was dabei rumkommt. So verkrampfst du dich immer mehr und spekulierst rum und weiß ich was alles. Da muss jetzt alles auf den Tisch. und quasi einen Neuanfang. Ein Reset muss da passieren. Ja, ja, das sehe ich auch so. Für mich ist irgendwie noch die Frage, ist das eine Form von Betrug? Reagiere ich da über oder ist das normal? Ich finde, man sollte da nicht so zimperlich sein. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man sich ab und zu mal irgendwo Sachen anguckt, auch in einer Beziehung. Also ich finde es nicht, dass das eine Form von Betrug ist. Okay. Wenn die Beziehung gut ist, wenn man ehrlich miteinander umgeht, ansonsten im Leben und der Sex gut ist, also ich weiß, da sind die Meinungen natürlich geteilt. Da gibt es auch Leute, die sagen, nein, auf keinen Fall und das ist schlimm und das verletzt mich und so. Ach, also ja, die Häufigkeit hat mich auch irgendwie also dass es jedes Mal ist, wenn ich nicht da bin, das ist ja, da wäre ich allerdings in der Tat, da wäre ich auch stutzig, weil ihr gerade mal 5 Monate zusammen seid. Auch noch dazu, das ist eine Zeit, wo man eigentlich solche Sachen überhaupt nicht macht, sondern sich ganz auf den Partner konzentriert. Ich finde, aber gut, das ist auch passiert, Romy. Ich finde, das ist viel zu schnell geschehen, dass du da hinziehst. Ja. Mensch, das würde ich nie im Leben machen. Ich weiß. Und dann noch in eine andere Stadt, in ein anderes Lebensumfeld hinein. Richtig, ja. Man muss ja erstmal ein bisschen sich kennenlernen. Das birgt viele, Jetzt werde aber bitte nicht auch schon gleich schwanger. Nein, das habe ich nicht vor. Ne, das fehlt auch noch jetzt. Nein. Also, gestehe. Ansprechen. Gestehe und mal sehen, was er zu diesen Sachen sagt, warum das so oft ist und so viel und ob da irgendwas fehlt bei dir. Fast so ein Suchtcharakter oder so, ich weiß auch nicht. Ja. Naja. Also, okay. Da musst du jetzt die nächsten Tage durch. Alles klar. Du musst sprechen. Gut. Liebe Romy. Ich hab's mir gedacht. Alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne. Dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Markus ist 36. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Ja, Markus. Ja. Du hast mich auch angerufen. Genau. Ja? Wir hatten uns im März letztes Jahr schon mal unterhalten. Ach, guck an. Um was ging's? Ich habe 267 Kilo mal gewogen. Ich weiß. 267 Kilo. Das war damals für mich unvorstellbar. Ja. Das, sag mal nochmal, wie groß du bist? 1,85 Meter. Mhm. Und ich habe aus dem Krankenhaus angerufen, wo ich einen Magenballon bekommen habe. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich wirklich gut. Den habe ich jetzt seit 7 Monate behalten, den Magenballon. Also Ballon heißt das, ne? Ballon. Erstmal ein Magenballon. Vielleicht erklärst du es nochmal, was das zur Folge hat, dieser Magenballon. Man kommt wie bei einer Magenspiegelung ein Ballon mit knapp 1 Liter Kochsalzlösung, blaue Flüssigkeit, in den Ballon rein, dass das Hungergefühl wieder da ist, kann man sagen. Mhm. Und dieser Ballon bleibt 6-7 Monate im Magen. Also, dass man nicht so ein Hungergefühl hat, dass der Magen voll, das Gefühl hat, er ist voll. Ne? Genau, dass man nur Kleinigkeiten essen kann. Wird denn dieser Ballon nicht durch die Magensäure, die ist ja extrem stark, nicht zersetzt? Nein, das ist so ein Spezialzeug, das hält das aus. Genau, und diese blaue Flüssigkeit ist nur dafür da, wenn er platzen sollte, dass man beim Ausscheiden von Urin das merkt. Also, ja. Das sieht auch blaue Flüssigkeit, ich muss ins Krankenhaus und dann wird er entfernt. So. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe Schmerzen hatte ich am Anfang und habe das gut vertragen, habe bis heute knapp 40 Kilo abgenommen. 40 Kilo in einem Jahr? Ungefähr. Zehn Monate, 40 Kilo. Aber bei mir ist auch viel Muskelaufbau wiedergekommen. Lass mich nochmal fragen, habe ich gerade nicht kapiert. Hast du den Ballon immer noch im Moment? Nein, der wurde mir entfernt wieder nach 7 Monaten. Ach, nach 7 Monaten. Muss er raus. Mhm. Also du hast dein Essverhalten deutlich reduziert, als der Ballon im Bauch war. Und als der dann wieder rausgenommen war, hast du dann nicht wieder reingehauen? Nein. Also weil ich bekomme jetzt Ende März den Schlauchmagen gemacht, also weil ich dann das Gewicht habe, wo sie mich operieren könnten. Das ging vorher nicht. Nein, das war zu gefährlich, dass ich bei der Operation, also Herz-Kreislauf-Probleme. Mhm. Schlauchmagen, vielleicht erklärst du es auch kurz, was das bedeutet? Also 80% vom Magen werden entfernt. Mhm. Also es bleibt ja ganz klein bisschen übrig und da ist man sehr schnell satt, wenn man nur so einen kleinen Magen hat. Genau. Die ersten 6 bis 8 Wochen kann man nur flüssig zu sich nehmen und danach kann man leichte Kost wieder anfangen. Mhm. 267 Kilo gewogen. Jetzt 40 Kilo weniger, was ja immer noch Ja, aber ich bin, ja, ich kann besser laufen jetzt, ich bin mehr unterwegs. Das glaube ich, dass du das natürlich schon merkst. 40 Kilo runter ist natürlich schon 40 Kilo, das ist eine ganze Menge, wenn das weg ist. Siehst du das auch so an deinem Körper? Hängt es schon mehr als vorher? Ja, der Bauch hängt, merke ich. Mhm. Und drei Hosengrößen weniger. Mhm. Ich kann wieder ins Kino gehen, ich passe in den Sessel, ohne dass es mir wehtut. Das geht. Ja. Das geht wieder, ja. Das sind so Sachen, wo man halt merkt. Mhm. Im Gesicht bin ich halt ein bisschen, nehmen wir so rund. Mhm. Also man merkt schon, dass also der Zucker ist auch weg. Mhm. Kein Wasser mehr in den Beinen. Mhm. Ich passe wieder in normale Schuhe eigentlich, also keine Probleme mehr. Das heißt, ich höre da raus, du bist froh, dass du das hast machen lassen. Erstmal ja, dass der Magenballon hat mir sehr geholfen und ja, ich muss mich auch zusammen, manchmal habe ich Gelüste, aber dann, die zieht sich aus. Mhm. Du hast dich gut im Griff im Moment, weil im Moment könntest du ja wieder rückfällig werden. Wir wollen es nicht beschwören, aber rein theoretisch wäre es möglich. Ja, es sind auch manchmal Phasen da, da hat mein Arzt auch gesagt, einmal im Monat kann man ja einen Hamburger mal essen. Ach, ich würde es ganz sein lassen. Ja. Hast du das gemacht jetzt schon? Habe ich schon gemacht, ja. Ich habe einen Hamburger gegessen und den habe ich mit Genuss gegessen und Dann war gut. War dann gut. Ja, okay, wenn du es so hinbekommst, dann ist es ja gut. Hab aber die Cola weggelassen und die Pommes. Ja. Hab halt einen Salat dazu bestellt. Ja. Und sonst isst du ganz streng nach Diätplan im Moment? Nein, also ich esse halt viel Quark, ich halt guck halt, dass ich halt keine Süßigkeiten, keine Cola und so. Mhm. Und die Portionen sind halt kleiner. Mhm. Mit den 267 Kilo voriges Jahr, du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, warst du ja völlig gehandicapt, ne? Du warst ja du warst ja in deiner Wohnung gefangen. Ja, das ist schnell. Das war so, ne? Du konntest nicht mehr aus der Wohnung. Aus der Wohnung konnte ich schon, aber nur ein paar Meter, da habe ich schon angefangen zu schwitzen. Mhm. Und ja, war dann körperlich nach 5 Minuten kaputt. Wie viele Jahre hattest du so großes Übergewicht? Du bist jetzt 36. Ab meinem 26. Lebensjahr hat angefangen, so stark zuzunehmen. Und du warst ja vorher rank und schlank, ne? Oder zumindest rank und schlank, ja. Aber normal. Ja. Normal, ja. Mit 18 habe ich ein normales Gewicht gehabt. Wir hatten ja voriges Jahr schon drüber gesprochen, aber nochmal jetzt auch die Frage, wie ist deine Erklärung, dass du dann so extrem zugenommen hast? Was ist der Grund? Der Grund war Verlust. Die Partnerschaft ist zusammengebrochen und mein Sohn, deutsch gesagt, hat meinen Sohn nicht mehr sehen dürfen. Das hat mir sehr, sehr, sehr zugesetzt. Hat sich daran heute was geändert? Kannst du deinen Sohn sehen? Ja. Ja, ich sehe meinen Sohn jetzt seit knapp einem Jahr. Mhm. Sehe ich meinen Sohn wieder. Der ist jetzt wie alt? 11. 11, ja. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja, es sind zwar noch ein paar Komplikationen, da muss ich erst annähern, aber ich sehe ihn alle 3 Wochen. Mhm. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Das ist auch das, wo mir Mut macht, weiterzumachen. Das glaube ich. Das ist eine gute Motivation, das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt steht an, diese Operation der Magenverkürzung oder extreme Verkleinerung. Ja. Gibt es ein Ziel, was du vor Augen hast, wie auf welches Gewicht du gerne kommen möchtest? Ja, so ein Uhu will ich mal werden, 99 Kilo. Ein Uhu? Ja. Warum Uhu mit 99? Ja, weil 99 Kilo ist unter 100. Ach so. Ist unter 100. Das ist also 99 ist natürlich ein schönes, Ziel, ein schönes Ziel, was du dir vor Augen halten kannst. Aber du bist ja schon jetzt, also auch Kompliment an dich. Da hast du ja schon eine ganze Menge geschafft und alle, die Übergewicht haben, werden wissen, wie schwer das ist. Darum rufe ich auch an. Ja. Darum rufe ich auch an, auch anderen Leuten. Ich habe viele Leute auch im Krankenhaus kennengelernt. Mhm. Mut zuzusprechen, auch mit den Krankenkassen und so. Mhm. Nicht locker zu lassen, kämpfen, weil es lohnt sich, Absolut. Du machst es für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden auch. Genau. Wirst dann wahrscheinlich aber hinterher auch nochmal ein paar kosmetische Operationen über dich ergehen lassen müssen. Oder wie ist das? Mein Arzt, der Bauch ist schon nach unten gerutscht. Genau. Und das Problem war bei mir, es gehen ja 3 Stiche bei der Magenverkleinerung, wo gemacht werden. Mhm. Und da kam es auch nicht hin, weil es so viel Fett war. Mhm. Und der Bauch, wo es nach unten hängt, das ist denen ja egal. Mhm. Die Brust wird ein bisschen zu vor nach hinten geklebt. Und dann können sie jetzt auch an die Stiche rein, wo sie den Magen dann verkleinern können. Also. Und dann, wenn du dann auf 99 Kilo bist, hast du natürlich eine ganze Menge Haut hängen, die muss auch noch weggeschnitten werden, irgendwann. Das meinte ich gerade. Ja, aber wenn so 25 Kilo, 30 Kilo Haut schon. Dann muss das weg. Nein, müssen. Aber das sind drei Operationen, dann wurden gute Mischungen sind. Wenn du so weit bist, dann ist das auch nur eine Kleinigkeit, glaube ich. Markus, ja, Kompliment. Kompliment jetzt. Aber man soll es trotzdem vieles sagen, abnehmen, aber ich sag immer, in psychologische Beratung gehen. Weil ohne Psychologen, das schafft man nicht. Das heißt, das hast du parallel dann auch gemacht? Das habe ich auch gemacht. Ja. Weil ich brauche auch, man hat seine Tage, man muss jemanden zum Auffangen haben. Mhm, glaube ich, ja. Weil alleine schafft man es nicht. Ja, gute Tipps alles. Wenn du das dann geschafft haben solltest, was ich dir sehr wünsche, und ich glaube das auch, du bist auf sehr gutem Wege, hast du da Pläne, dass du vielleicht beruflich irgendwie nochmal neu was anfängst, irgendwas beginnst? Ja, habe ich auch schon ins Auge gefasst. Da werde ich dann eine Demenzbegleitung machen. Also im sozialen Bereich dann arbeiten. Im sozialen Bereich ja, dann. Prima, tolle Sache. Sehr gut. Markus, dann drücken wir dir alle die Daumen, dass die Operation gut verläuft und dass du auf deine 99 Kilo kommst und dann auch auf den 99 Kilo bleibst. Das wünschen wir dir von Herzen und dass du einen guten Start dann in den neuen Lebensabschnitt hast. Ich bedanke mich und... Gerne. Auf bald mal und alles Gute. Wenn ich meine 99 Kilo habe, rufe ich. Gerne, so verbleiben wir. Tschüss, ja, Markus. Okay. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 Freitemennacht heute. Ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, mit dem, über das ihr gerne mit mir reden oder streiten wollt. Maria 20, guten Morgen. Hallo. Maria. Ja, ich rufe an. Ja. Ich wurde vergewaltigt und bin schwanger jetzt, im 5. Monat. In meiner Wohnung. Erzähl mal, was genau passiert ist damals vor 5 Monaten. Ich bin gerade bei meinen Eltern ausgezogen aus meinem Elternhaus und in meine eigene kleine Wohnung. Hab mir dann Internet angemeldet, also Unit Media beziehungsweise dieses Internet, ne? Mhm. Und dann habe ich auf einen Vertreter gewartet und hatte einen Termin und es kam auch jemand, ein junger Mann. Mhm. Ja, ich war alleine zu Hause. Dann war sehr aufdringlich. Aber der kam wirklich auch von der Firma? Ja, er kam wirklich von der Firma. Mhm. Ja, und war sehr, sehr aufdringlich zu mir und habe ich ihn gebeten, dass er halt gehen soll. Mhm. Aufdringlich war schon, dass er zudringlich wurde auch. Ja, hat mich gefragt, welche Staatsangehörigkeit ich bin. Ich bin Brasilianerin. Brasilianerin, Ja, das sieht man halt auch. Mhm. Und dann hat er angefangen, dass ich halt tanzen soll für ihn, halt auch wirklich auf einer unappetitlichen Art und Weise. Mhm. Also, und ich habe ihn gebeten zu gehen, habe ihn bis vor meiner Wohnungstür gebracht, also in der Wohnung noch drin. Mhm. Wollte er mich umarmen, wollte ich nicht. Er hat mir dann die Hand hingehalten. Mhm. War wirklich so blöd, hat einem fremden Menschen meine Hand gegeben, der eh schon komisch zu mir war. Mhm. Hat mir die Hand auf den Rücken gedreht, mich zurück ins Wohnzimmer geschliffen. Und dann fing es an. Dann hat er dich im Wohnzimmer, in deinem Wohnzimmer vergewaltigt. Ja, viel, viel geschlagen. Also ich hatte unzählige Verletzungen auch, hab geblutet doll. Mhm. Hast du geschrien aus Angst? Ja, natürlich. Ich habe wie am Spieß geschrien. Aber wenn du denkst, dass du sterben musst, ne, dass es deine letzten Minuten sind, dann bist du wie gelähmt. Du schreist nicht mehr. Irgendwann willst du auch, dass es vorbei ist. Ne? Achso, du hast am Anfang geschrien und dann aus Angst, vor Angst oder vor Panik nicht mehr geschrien. Ja, dann gab's hat mich auch andauernd gewürgt. Dann gab es einen Moment, wo ich merkte, es fing an, in der Nase zu kribbeln. Mhm. Und man hatte die Hände um meinen Hals und ich dachte wirklich, jetzt ist es vorbei. Also jetzt, ne? Ich habe dann noch an meine Mutter gedacht und ich habe richtig gemerkt, wie mir schwarz vor den Augen wurde. Mhm. Ich dachte, ich muss sterben. Ne? Also, hat er dich während der Vergewaltigung gewürgt? Oder ja, vorher? Auch. Also, Er hat viele Sachen gemacht. Also ich lag zwischenzeitlich durch, ich bin durch die ganze Wohnung geflogen und ihm hat es richtig Spaß gemacht zu sehen, dass ich Schmerzen hatte. Mhm. Hat sich selbst befriedigt dabei mit einer Hand, mhm. mir dabei dauerhaft ins Gesicht geschlagen, mir in den Haaren gezogen, ne? Hat mir ja. böse Sachen zugesagt und so. Hat mhm. mir auch, er hat mir auch persönlich gesagt, also schrei nicht, es wird gleich vorbei sein. Ich werde dich an einen schönen Ort bringen. Mhm, hat er mir gesagt. Hätten dich rein theoretisch ja Leute hören können im Haus? Ja, selbstverständlich. Also ich wohne in einem sehr, sehr hellhörigen Haus. Mhm. Und wenn ich also vorher abends, also früher schlafen musste, weil ich arbeiten muss, habe ich die Nachbarn noch reden hören unten. Und die waren nicht laut, normaler Lautstärke. Also waren halt wirklich zu feige, mir zu helfen. Aha, ich hätte sterben können und kein Mensch hat was gemerkt. Du gehst davon aus, die haben das sehr wohl gehört, aber haben einfach den Mund gehalten und sich zurückgehalten. Ja, mhm. Ich bin dann auch ins Krankenhaus, wo ich wieder kam, wusste mein Vermieter, bevor hier irgendwas geschehen ist, Bescheid, was los war. Ne? Wie war das denn? Dann hat er irgendwann von dir, hat er dich losgelassen? Okay. Und hatte ich war so, dass ich irgendwann saß, ne? Und er wollte, dass ich ihm meinen Mund befriedige. Mhm. Und ich habe geheult. Ich war überall am Bluten, habe ihn angefleht, bitte lass mich einen Schluck trinken. Ich muss was trinken, ne? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann, ne? Mhm. Und dann musste ich ihn mündlich befriedigen. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, okay, ich komme aber mit ins Bad. Ja. Dann stand ich das erste Mal alleine auf meinen eigenen vier Beinen und Gott sei Dank hat er die Wohnungstür nicht abgeschlossen. Mhm. Bin rausgerannt, bin auf die Treppen runtergestürzt. Mhm. Ohne mit meiner zerrissenen Hose, meine Bluse, die ich anhatte, zerrissen, also nackt, mit Nasenbluten, alles drum und dran auf die Straße, es war am Regnen. Bin dann einfach nur gerannt, an eine irgendeine Haustür geklingelt. Ist er hinter dir hergelaufen? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Mhm. Ich habe nur gehört, wie ich raus. Bleib hier, ich habe noch deinen Hund, vergiss das nicht. Mhm. Und aber ich konnte nicht zurück, was hätte ich machen sollen? Ja, ich, natürlich. Ich bin raus, ne? Und dann hast du irgendwo geklingelt und dann hat man dir geholfen. Das wäre ja noch schön. Also ich habe dann geklingelt, es war eine Frau. Mhm. Und nö, ich kann sie nicht reinlassen, ich muss erst noch meinen Mann fragen. Und ich war am Bluten, ich konnte nicht mehr, ne? Ich konnte einfach nicht mehr und ich konnte nicht glauben in dem Moment. Dann habe ich sie gefragt, bitte lassen Sie mich wenigstens in den Hausflur rein, bitte. Mhm. Nee, geht nicht und so. Und ich hatte so Angst, ne? Dass der dich verfolgt und dann hättest du... Ja, natürlich. Hat sie dich irgendwann dann, wenn sie... Nee. Nee, dann habe ich gewartet und eine Minute, es passiert gar nichts, ne? Und dann habe ich halt wie wild nochmal drauf los an die Tür geschlagen. Mhm. Und dann kam sie halt an diesen Apparat, also in diesen Sprechapparat und meinte, ja, ich habe die Polizei gerufen. Ne? Und das hatte sie wirklich gemacht auch? Ja, das hat sie wirklich gemacht. Dann habe ich halt diese Minuten, mir kam es vor wie Stunden, aber es waren wirklich nur 2-3 Minuten in diesen... an dieser Haustür halt mich ganz klein gemacht und versucht leise zu atmen, bis die Polizei kam. Die ist dann ungefähr einen Meter weiter an mir gefahren. Mhm. Ich bin dann schnell dahin gerannt. Gott sei Dank war eine Frau bei. Und ja, dann... Dann warst du in Sicherheit. Halt, ja, habe ich mich übergeben und habe mich hingesetzt und die haben dann einen Krankenwagen gerufen. Das Ganze ist vor 5 Monaten passiert. Ja, vor 5 Monaten. Ist der Täter gefasst worden? Ja, direkt, also ich bin dann ins Krankenhaus, wurde stundenlang untersucht, es kam eine Spurensicherung, unzählige Polizisten standen vor der Tür, meine Mutter kam, ja, und dann haben sie mir irgendwann Beruhigungstabletten gegeben, ja. Und am nächsten Tag bin ich dann morgens aufgewacht, da war die Kriminalpolizistin, die halt abends den Fall halt auch übernommen hatte, die hat die ganze Nacht durchgearbeitet, hat mir dann morgens verschiedene Fotos gezeigt, glaube ich, das waren 9 Täterfotos, und der 7. war er, ja. Das ist ja sehr gut, dass das dann so schnell dann das geklärt wurde. So, ja. Jetzt hast du unser Gespräch vorhin aufgemacht, ich bin vergewaltigt worden und schwanger jetzt. Ja. Das heißt, du bist im 5. Monat schwanger? Hm? Ja, ich bin im 5. von ihm. Es war halt so, im Krankenhaus wurden meine Eltern gesagt, dass ich halt die Pille danach bekommen sollte. Mhm. Und die kriegst du halt nicht im Krankenhaus, die musst du in der Apotheke holen, mit mir überweisen vom Krankenhaus. Und das hat mein Vater dann besorgt. Mhm. Und ich habe die auch genommen und es ist halt eine Wirkung von 99%, dass es bei den Frauen hilft. Mhm. Und 1%, wo es nicht hilft. Und Diese 1% war ich. Das ist ja unfassbar. Ich hab's aber gewusst. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's gespürt. Ich wusste es haargenau, dass ich schwanger bin. Mhm. Kein Mensch wollte mir glauben. Die Ärzte haben mir gesagt, Frau, Sie sind scheinschwanger. Mhm. Aber du bist wirklich schwanger. Ja, klar bin ich jetzt schwanger, ja. Maria, jetzt habe ich auch einen Bauch und. Warum hast du dann nicht abgetrieben? Ja, das fragen mich alle. Keiner versteht mich jetzt mittlerweile schon, aber ja, keiner hat es mitgemacht, was ich mitgemacht habe. Ne? Mhm. Ich bin in der Nacht fast selbst gestorben. Ne? Mhm. Und diese Pille hat nicht gewirkt. Mhm. Und ich denke, wenn jemand sowas Schlimmes passiert und dann, ich zum Beispiel, ich war in einer Traumatologie danach, mhm, 3 Monate lang. Das ist eine Akutklinik für solche Fälle. Ja. Und da waren, ich habe andere Patientinnen kennengelernt, denen ist sowas Ähnliches passiert. Mhm. Und die waren da, obwohl es schon 8 Jahre zurückliegt. Und mhm, waren an der gleichen Stelle wie bei mir, obwohl es bei mir erst 2 Wochen mhm dann zu dem Zeitpunkt zurückgelegen mhm hatte. Und vielleicht, es mag sich blöd anklingen, aber vielleicht ist das mein Glück. Vielleicht ist das für das, was sich lohnt, weiterzumachen und nicht meinen Kopf an dieser Stelle stehen zu bleiben. Ach so, ist dein Gedankengang. Mhm. Ja. Nun ist dieses Kind ja verbunden mit einem furchtbaren Verbrechen, das an dir vergangen, ja, an dir, ja, was man an dir begangen hat. Ja, es wächst aber in mir, denke ich. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kannst du das jetzt schon etwas trennen, dass dieses Kind kann ja dafür gar nichts. Das ist ja ein Mensch, ein ganz unschuldiger Mensch, der jetzt in dir wächst. Und aber der ist entstanden durch ein schlimmes Verbrechen, was für dich auch mit großer Todesangst verbunden war. Kannst du das trennen? Ja, ich denke schon, sonst hätte ich mich auch nicht dafür entschieden. Also ich freue mich jetzt auch auf dieses Kind. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es sogar schon so ein wenig Freude? Ja, ich bin schon auf Namenssuche, ich kaufe schon Anziehsachen und Kinderzimmer einrichten und so. Mhm. Also ich freue mich wirklich auf den Kleinen. Es wird ein Junge auch. Mhm. Ja, aber es ist vielleicht deine Art und Weise, du hast es so etwas angedeutet gerade auch schon, deine Art, vielleicht mit diesem unfassbaren Schock umzugehen und diesen Schock zu verarbeiten. Ja, also ich denke, wenn ich nicht schwanger geworden wäre in dieser Nacht, ne? Mhm. Ich glaube, ich hätte das anders mit mir geregelt. Also ich wäre nicht jetzt in diesem Punkt, wo ich jetzt stehe. So du, darüber zu reden zu können und du wirkst trotzdem völlig, weiterzugehen. Genau, du wirkst ganz gefasst und du hast dieses furchtbare Szenario, was noch gar nicht so lange zurückliegt, so ganz klar und sachlich gerade erzählt, was ich schon wirklich erstaunlich und beachtlich finde. Ja, das sagen mir viele, auch meine Freunde im Umkreis, dieses Wissen, meine Eltern. Klar gibt es Momente in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel Schlafprobleme, extreme. Mhm. Ich höre es jede Nacht an meiner Tür klingeln, obwohl mhm kein Mensch vor der Tür steht. Ich höre es trotzdem klingeln. Mhm. Und ich habe Momente im Leben, wo ich gegen die Wand rennen könnte. Aber ja. Mh. Und du hast dann ja auch noch diesen Prozess vor dir. Ja, jetzt ist gerade die Anklageschrift gekommen. Mhm. Und ja, dann kommt jetzt der Prozess. Also er sitzt seit dem Zeitpunkt halt in U-Haft, ne? Mhm. Mhm. Und die müssen sich jetzt beeilen, weil man darf nach Strafmaß einen Menschen nicht zu lange U-Haft halten. Ne? Mhm, und auch die Haftprüfung, er durfte nicht raus, alles so. Mhm, ne? Und darf sitzt in Einzelhaft, darf auch keinen Besuch empfangen und so, auf Schutz mir. Und das wird auch noch so ein Ding. Das glaube ich, das wird sehr schwer. War dieser Mann eigentlich vorbestraft? Ja, er saß schon 3 Jahre lang im Knast, deswegen hat er ihn auch so schnell. Daher auch diese Fotos, ne, von denen du... Ja, zum Beispiel, also er hat mir einen anderen Namen gesagt. Ich dachte, er hieß Toni. Mhm. Und er hat mir einen ganz anderen, also hat einen ganz anderen Namen, aber trotzdem hat ihn so innerhalb von ein paar Stunden ihn befasst gehabt. Also innerhalb auch der Fingerabdrücke bestimmt in meiner Wohnung und an mir. Und ja, ja. Saß der denn wegen Sexualdelikte schon im Knast? Nee, wegen Raub, Körperverletzung, kleinen Delikten. Nun ist das noch alles sehr, sehr früh, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dir über alles schon Gedanken gemacht hast. Auch über die Frage, werde ich meinem Kind irgendwann erzählen, wie es entstanden ist? Ja, natürlich werde ich meinem Kind, natürlich, selbstverständlich, wenn das, aber wenn das Alter erreicht ist, wo ich weiß, dass mein Kind das mit sich tragen kann, mhm, dann werde ich das auch erklären, aber nicht zu früh. Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja. Ich finde das ausgesprochen beeindruckend, was du mir erzählt hast, Maria. Und finde dich eine ganz, ganz starke, tapfere Persönlichkeit. Dankeschön. Wirklich. Also Ganz beeindruckend, ja. Ganz beeindruckend. Bist du denn zurzeit trotz allem, wenn du dich auch schon so gefangen wieder hast, auch noch in psychologischer Behandlung? Ja, ich habe eine gynäkologische Psychologin an meiner Seite und eine Psychologin, polizeiliche Unterstützung noch, meine Anwältin, meine Eltern im Rücken. Also du bist gut eingebettet so? Ja, ich denke schon. Mhm. Was war der Grund, dass du angerufen hast? Ich höre Domian auch schon ziemlich lange, auch bevor mir das natürlich passiert ist. Mhm. Und ich denke, es hören auch viele Zuschauerinnen oder Zuschauer zu, denen vielleicht sowas Ähnliches passiert ist und die nicht damit mit der Situation klarkommen oder sich nicht trauen, was zu sagen oder so. Und ich will diesen Leuten auch ein bisschen Kraft geben und denen zeigen oder sagen, dass sie nicht den Kopf hängen lassen sollen, dass das Leben, gerade durch so einen Mann darf man sich nicht kaputt machen lassen. Mhm. Das ist noch die Macht, also er freut sich noch. Darüber habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt noch kaputt machen lassen würde von so jemandem, ganz im Gegenteil. Man sollte weitermachen und kämpfen, gerade dafür, dass so ein Mensch nicht die Macht über einen haben darf. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr tolle Einstellung von dir. Und nochmal großen Respekt und Hut ab. Danke. Liebe Maria, auch wenn du so gut versorgt bist, möchte ich dennoch, dass du jetzt auch nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, so um vielleicht so ein bisschen das Gespräch nochmal aufzufangen, was wir beide geführt haben. Okay. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, dann wirst du von der Heide, das ist meine nette Psychologin, heute Nacht hier zurückgerufen und dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen weitersprechen. Dann vielen Dank, Domian, dass du mir zugehört hast, ne? Und auch an die Zuhörer hier bei deiner Sendung. Dankeschön. Sehr gerne und wir wünschen dir alle wirklich von Herzen viel Kraft und dass du das alles gut überstehst und auch gut durch den Prozess durchkommst. Von Herzen wünschen wir dir. Dankeschön. Liebe Maria, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Ciao, Maria. Tschüss. Was für eine tapfere junge Frau. Mann, Mann, Mann. 1:32 haben wir. Und hier ist Jörn. Und Jörn ist 60. Guten Morgen, Jörn. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, wegen dem gestrigen Thema eigentlich. Endlich glücklich. Endlich glücklich, ja. Ja. Weil ich nun endlich glücklich im Wohnwagen lebe. Du lebst endlich glücklich im Wohnwagen? Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie hast du früher gelebt? Ich habe mal in einem Einzelhaus gewohnt, 120 Quadratmeter. War dein eigenes Haus? Das war meinen Eltern. Mhm. Mhm. Eltern musste das verkauft werden, beziehungsweise ich habe neben meinem Hauptberuf als Kfz-Mechaniker hatte ich immer noch mit Holz gearbeitet. Frage, hast du alleine in diesem großen Haus gewohnt früher? Oder mit den Eltern? Zuerst mit meiner Familie. Nicht? Und dann nach der Scheidung dann eben allein und dann immer, wenn die drei Kinder zu Besuch kamen, war das Haus halt voll. Nicht? Okay, aber das Haus gehörte nicht dir, sondern deinen Eltern? Den Eltern, ja. Okay. Nicht? So, und dann nach der Arbeitslosigkeit habe ich dann gesagt, okay, Arbeit kriegen ist mit 55 fast unmöglich in dem Beruf. Dann mache ich mein Hobby zum Beruf. Dann hat es hier oben in Norddeutschland nicht mehr geklappt. Dann habe ich meinen kleinen Wohnwagen geschnappt von 8 Quadratmetern und bin Richtung Süden, bis zum Schwarzwald runter. Und das Hobby ist, was für ein Hobby hast du? Kunsthandwerk, also Holzfiguren mache ich. Achso, daher der Hinweis mit dem Holz gerade. Ja, ich mache Holzfiguren und das mache ich seit 96. Du schnitzt die? Ich sehe die auf Sperrholz. Ah ja, was sind das für... Was sind das so... Für Figuren, wie groß sind die? Gärtner, Nachtwächter, Schäfer, Blumen, Tiere, Spinnspiele, alles, was draußen stehen kann. Die man so in den Garten stellen kann. Ja, das sind beleuchtet. Das sind nicht so kleine Figürchen, sondern richtig, die können auch schon mal einen halben Meter groß sein. Die größten Figuren bei mir sind 1,20. Also, ja. Ja. Nee, da sind Golfspieler dabei und all solche Sachen, ne? Ja. Und. Naja, und dann habe ich halt meinen Wohnwagen geschnappt und bin dann Richtung Süden, Richtung Schwarzwald. Da habe ich dann 2,5 Jahre gelebt. Auf einem Campingplatz, oder? Nein, da habe ich dann zuerst bei einem Bauern auf, wo wir früher immer Urlaub gemacht haben. Da habe ich dann bei ihm auf dem Hof gestanden, da hatte ich dann auch meine kleine Werkstatt gehabt. Ja. Hab da gearbeitet, in diesen 8 Quadratmeter Wohnwagen gewohnt und gearbeitet. Aha. Was dann nach einem Jahr... Da habe ich dann gesagt, nee, das geht nicht mehr. Aha. Jede Nacht Bett bauen, morgens alles wieder zurückbauen, dass ich weiterarbeiten kann. Irgendwann reichte das. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, komm, kauf dir endlich einen großen Wohnwagen, damit du einigermaßen leben kannst. Dann haben die Eltern dir den Wohnwagen geschenkt, den großen? Es ging einfach nachher vom Erbe ab, aber ja. Nicht? Aber wie gesagt, die haben es dann erstmal ermöglicht. Mhm. Ja. Sie haben es akzeptiert, trotzdem sie es nicht so ganz zuerst nicht eingesehen haben. Ich gehe mal davon aus, da du 60 bist, dass das auch schon etwas ältere Herrschaften sind, deine Eltern. Die waren beide nun gestorben. Achso, sind beide jetzt gestorben, ja. Ja, mhm. Nicht? Aber mit 88 sind die gestorben. Ja. Also. Wann bist du zum ersten Mal dann mit dem Wohnwagen in den Schwarzwald gefahren? Wie lange liegt das zurück? 5 Jahre. 5 Jahre, ah ja. Mhm. Ja. Nee, wobei ich sagen muss, ich habe eine Eigenart. Ich kann in gemauerten Gebäuden nicht schlafen. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ach, das war früher auch schon so? Das war früher auch schon so. Ja, und dann habe ich eben so nach der Scheidung auch festgestellt, wenn ich in Urlaub war, mhm. ob das nur im Wohnwagen oder mit dem Zelt oder wenn ich durch die Gegend gewandert bin mit Rucksack, mhm. wenn ich draußen war, konnte ich schlafen. Wie? Und dann, ja. Und dann habe ich im Haus gewohnt, mhm. aber geschlafen im Wohnwagen. Das ist ja verrückt. Rübergegangen in den Wohnwagen, also das war mein Schlafzimmer gehabt. Der Wohnwagen oder diese Art des Lebens war eigentlich immer so in dir und deine große Sehnsucht. Ja. Ja. Wo stehst du denn jetzt? Immer noch bei dem Bauer oder irgendwo? Nein. Ich bin dann nach 2,5 Jahren, ich bin nun in Schleswig-Holstein, ne? Mhm. Und ein Flachländer, 2,5 Jahre Berge haben gereicht. Ah ja. Ich konnte keine Berge mehr sehen. Aha, und dann zurück wieder. Und dann mit 2 Wohnwagen zurück. Ja, und wo stehst du jetzt? In welcher Gegend? In Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein? Und wo? Auf Wotzigelberg. Also in der Nähe von... Nee, ich meine, wo? Auch bei einem Bauern oder... Nein, auf dem Campingplatz. Ach so, auf dem Campingplatz. Es geht ja nun mal leider nicht. Ich weiß. Im Schwarzwald war das halt so, es wurde akzeptiert. Mhm. Ja? Darf man denn auf dem Campingplatz, ich weiß gar nicht, gibt es da nicht so merkwürdige Regelungen, darf man da permanent wohnen, Hauptwohnsitz haben? Das darf man. Ja, es ist nur eine Eigenart. Man darf auf dem Wohnwagen, auf dem Campingplatz wohnen, mhm. wenn vorne am Eingang ein separater Briefkasten ist. Ach. Das ist die Hauptsache überhaupt. Ja, aber das kann man doch schnell arrangieren, dass da ein Briefkasten hängt. Ja, aber sonst, ohne Briefkasten wird das nicht gehen. Du hast Kinder, hast du gerade angedeutet. Ja, 3 Stück. Wie alt sind die? Die älteste ist 30, die mittlere 28. Der jüngste 26. Okay, also erwachsene Leute. Wie finden die denn das, dass der Papa so ein eher schräges Leben führt? Mein Sohn kommt nach mir. Ah, der schlägt in deine Richtung. Sein Beruf, es war ein Einzelhandelskaufmann bei einem großen Unternehmen, der mit Outdoor und Wandern und so zu tun hat. Mhm. Und er hat keinen Führerschein, will keinen Führerschein. Mhm. Er geht zu Fuß oder fährt mit Fahrrad. Mhm. Quer durch Deutschland. Er hat mich auch im Schwarzwald besucht mit dem Fahrrad. Ja. Von Hamburg in Schwarzwald mit dem Fahrrad. Also wohnt da in irgendeine Freiheitssehnsucht in den Genen, die kommt von dir dann. Ja. Dann musst du dich doch eigentlich ein ganzes Leben früher, so mit der Familie und allem drum und dran, in diesem Haus eigentlich eingesperrt gefühlt haben. Nee, kann man eigentlich nicht so sagen. Oder ging es nur ums Schlafen? Es ging ums Schlafen eigentlich. Kannst du das sagen? Ja, und da habe ich das eben so gemerkt. Eben wenn ich Urlaub gemacht habe, ging es dir besser. Und dann eben draußen war, dann konnte ich meine 6-8 Stunden schlafen. Kann man das erklären? Kannst du es ansatzweise erklären? Wenn du, nehmen wir mal an, du hast ein tolles Schlafzimmer in einem Wohnhaus, einem Steinhaus. Ja. So, auf der einen Seite. Ein tolles Bett, alles luftig und großer Raum. Und dann hast du draußen einen kleinen, engen Wohnwagen, irgendeine Hucke. Warum ist es da schöner als in dem großen, luftigen Wohnzimmer, Schlafzimmer? Das ist die Freiheit. Mhm. Das ist einfach diese Freiheit. Ja. Ich sage immer, ich brauche keinen Wetterbericht. Mhm. Ich brauche nur zu hören, was oben auf dem Dach passiert. Hast ich höre den Regen, ich höre den Sturm. Ja, klar, ich verstehe. Ja? Ich verstehe. So, und ging das es, halt ging es auch in einem Holzhaus? Ging es auch. Ja, ging auch. Ja. Also Holzhaus ging, ja, aber wie gesagt, also Wohnwagen, Zelt oder wirklich so mit dem Schlafsack einfach im Wald drin liegen. Wie komfortabel ist der Wohnwagen? Hast du in dem Wohnwagen eine Toilette zum Beispiel und eine Dusche? Ja, ich habe 3 Zimmer. Achso, na gut, das ist schon ein fettes Teil. Auf 14 Quadratmeter. Da kann man's aushalten. Ja, ich habe ein Schlafzimmer. Wohlgemerkt, jetzt habe ich nur noch ein Bett. Das zweite Bett habe ich rausgenommen, ja, weil es witzlos war, weil ich finde sowieso keine Partnerin, die dieses Leben hätte. Das kann ich nur... Na, man weiß es nicht. Man weiß, auf Campingplätzen gibt es ja auch Leute, die auch ein bisschen anders drauf sind und vielleicht auch so ein Leben mitmachen würden. Ja, ist ein sehr kleiner Platz und ja, überwiegend alte Stammleute hier und Kannst du denn von den Sachen leben? Du machst jetzt, ich gehe mal davon aus, immer noch deine Holzarbeiten. Also ich habe zur Sicherheit Hartz IV. Ja, also wenn es wirklich mal einen Monat absolut schlecht läuft, habe ich notfalls Hartz IV. Und versuche natürlich aus Hartz IV rauszukommen mit diesem Hobby, was ich dann eben zum Beruf machen will. Also, ja, tolle Geschichte. Aber dieser Wohnwagen ist es einfach, ich habe nur diese 3 Zimmer. Ja, und ich kann auch Kunden nicht begreifen. Wenn ich sage, oder wenn die fragen, wo wohnen sie, ich habe auf 14 Quadratmeter 3 Zimmer. Ja. Was haben sie? Ja. Ich ahne das, was dich da begeistert. Das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. Das ist ein Freiheitsgefühl. Ja, zumal ich habe ja alles. Du hast alles da? Ich habe eine Küche da, ja, 3 Flammengasherd, ich habe einen Backofen. Du hast ein Badezimmer, du hast einen Fernseher, du hast alles da. Ja, okay, den Fernseher, der steht mehr oder weniger fast nur rum. Ja, aber es geht jetzt natürlich. Im Januar ist ein bisschen mehr, weil da ein bisschen ruhiger ist, gibt es keine Märkte. Also ja, lieber Jörn, das war eine schöne Geschichte zu unserer Thematik Endlich Glücklich. Ja. Ich glaube, dass das auch eine ganze Menge Leute nachvollziehen können. Dass man von sowas träumt. Sollen andere Leute machen. Die wissen gar nicht, wie günstig das ist. Ja, wie günstig. Was kostet das denn da, auf dem Campingplatz zu stehen? Ich hab 180 Quadratmeter Grundstück, bezahle 150 Euro Miete. Im Monat? Im Monat. Im Monat. Schön, man nimmt Gas und Strom kommt dazu, aber das kommt in einer Mietwohnung auch dazu. Natürlich. Ja. Ich danke dir für den Anruf, Jörn. Ja, und gerne. Genieße dein freies Leben in vollen Zügen. Aber sicher. Alles Gute. Solange wie es geht. Natürlich. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Und wir machen weiter mit Matthias. Matthias ist 28. Guten Morgen, Matthias. Schönen guten Abend, Domia. Matthias. Weswegen bist du? Mein Thema ist das Dschungelcamp. Ach. Überraschenderweise. Das ist interessant. Das polarisiert ungeheuer. Kann ich verstehen. Ja, auch auf meiner Facebook-Seite, wenn hier mal darüber gesprochen wird, gibt es dann einen Aufschrei der Empörung, dass wir uns in dieser Sendung mit so einem Trash und Schrott beschäftigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, warum nicht? Das ist interessant und darüber kann man sich ja auch unterhalten. Und es ist ja auch ein großes gesellschaftliches Thema, weil ja immerhin, es gucken ja unglaublich viele Menschen in diese Sendung. Die höchste Quote um die Uhrzeit vermute ich. Natürlich. Das ist gigantisch. So, was ist denn deine Meinung? Brigitte. Brigitte macht es. Macht es. Also für mich ist das schon seit zwei, drei Tagen klar. Brigitte Nielsen, sagen wir für die nicht eingeweiht sind. Ja, nicht nur, weil sie das höchste Honorar, sag ich mal, bekommt. 150.000 Euro. Hält RTL die natürlich am längsten drin. Ja. Aber die ist für mich auch die tasseste. Also du findest auch, sie sollte es werden, du gönnst es ja auch. Du hast die Folge heute gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sie hat es verdient, ganz einfach. Ich will nicht sagen... Ich finde die ja auch nett, aber ich habe mittlerweile doch ein gewisses Misstrauen, weißt du was? Warum? Weil ich glaube, dass sie die allerprofessionellste ist. Natürlich. Und die genau weiß, dass sie nie unsympathisch rüberkommen soll. Ja, kommt drauf an. Ne? Und sie weiß auch, wie man so rüberkommt, nämlich nur sympathisch. Natürlich. Sie war ja, wie ich erfahren habe, das wusste ich gar nicht, was neulich von einer Bekannten gehört, ist schon mal in einem Dschungel. Promi-Dschungel-Camp in UK, glaube ich. Genau, und sie war auch schon mal in irgendeinem Big Brother-Haus, das heißt, die ist... Ich glaube sogar zweimal. Oder so, siehst du, da bist du noch besser informiert. Das war jetzt nur getippt. Die ist absolut professionell und weiß, wie man sich da verhält. Aber trotzdem. Ja, ich finde sie auch nett. Aber nicht nett. Ich wusste, sie hatte vorher in 2, 3 guten Filmen mitgespielt. Sie hatte Sylvester Stallone als Mann Also sie ist nicht unbekannt, aber sie bringt das auch am besten rüber. Ich sag jetzt mal, die, die jetzt noch drin sind, ist Rocco. Den finde ich auch nett. Michaela, Brigitte und wie heißt der vierte? Unsere süße kleine Kim. Genau. Genau. Aber trotzdem, es macht Brigitte. Ja, ich vermute das ja auch. Obwohl ich eigentlich, also Rocco würde ich noch mehr gönnen. So authentisch. Inwiefern gönnen? Nee, gönnen, ihr weiß gönnen. Das naja, ist Sieger, kein ja. toller Titel. Das also, wird wahrscheinlich ja, keiner natürlich. Damit der große Star. Natürlich. Aber sie bringt es einfach am besten rüber. Ja, ich glaube auch, dass sie das, es machen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie das perfekt spielt. Ja, aber irgendwann in der Staffel jetzt von der Serie ist halt gefallen, wir sind alle Schauspieler und naja, also sie bringen das Beste. Ich glaube, wenig Schauspieler war das Ailton. Ja, das war ja, aber das ist Ailton. Das ist, ich sag mal, wer ihn jetzt auch vom außerhalb des Dschungelcamps kennt, der sagt, das ist Ailton. Ja, Ailton ja. ist so, wie er war und ja. ist so, wie er ist. Der hat nichts gespielt, der war so, wie genau. er drauf war. Also ich glaube, auch dieser Zauberer, dieser Raven, ist auch so, wie er ist. Er ja, ist ja so unsympathisch. Ja, also. Der war schon ganz schön strange. Ja, ja. Wen fandst du von allen, die von Anfang an dabei waren, am wirklich unangenehmsten? Oh, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Also nicht von allen Staffeln, also ich meine von dieser Staffel. Nee, von dieser Staffel, ja, schon ja, klar. Ja. Ich höre ganz gerne hier Radio, Rock FM, Star FM aus Berlin, also Martin Kesici, der macht eine Morgenshow. Ja. Der war ganz gut, aber weiß ich nicht, der ist halt auch gegangen, also er wusste, der hat die Kohle im Sack, der hat 10 Minuten, nachdem er wusste, so, ab jetzt ist die Frist abgelaufen, ist er gegangen. Der hat es nur für die Kohle gemacht, ja, ja. Ich sag mal, noch für 10 Tage, also er dachte, oh, jetzt habe ich nochmal 10 Tage schön Zeit in Australien. Ich glaube, dass die Ramona Leis so bei den Leuten am meisten unten durch ist, durch ihre ja, das ist herrische richtig. Art. Und so. Aber, ja, wie soll ich das sagen, aber die war so, wie sie ist. Ja, das macht sie ja nicht hat, besser. Die hat wirklich nicht gespielt. Ja, ja, also das war wahrscheinlich noch die ehrlichste von allen. Ja, Ehrlichkeit heißt, ist ja noch erstmal nicht mal ein Wert. Das ist richtig, deswegen ist er auch so früh rausgeflogen. So aber die war so, wie sie die war so, wie sie ist. Matthias, dein klarer Tipp ist, Brigitte Nielsen, Leute, ich glaube es eigentlich auch. Wir werden es in ein paar Tagen wissen. Danke für deinen Anruf und deine Meinung. Domian, es freut mich wirklich, dass es so schnell gegangen ist, bei dir durchzukommen. Ja. Es war selten, ich sag mal, so einfach. Es freut mich, dass ich dir meine Meinung mitteilen durfte. Freut mich sehr und nicht nur mir, sondern vielen anderen Leuten damit auch. Alles Gute und viel Spaß beim Zuschauen, Matthias. Dir auch. Tschüss, vielen Dank. Dankeschön, tschüss. Ciao. Silke, 44. Guten Morgen, Silke. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Silke, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine ehemalige Familie und meine Kinder. Also ich muss dazu sagen, ich bin 22 Jahre verheiratet gewesen, habe daraus 3 Kinder, musste mich wirklich trennen, weil eine seelische Grausamkeit vorlag. Eine seelische Grausamkeit lag vor? Ja. Von Seite, also der Mann hat eine seelische Grausamkeit an dir begangen. Genau. Was hat er gemacht? Er hat mich immer negativ, mit allen negativ runtergezogen. Alles, was ich gemacht habe, war falsch. Mhm. Er hat dich immer klein gemacht. Auf jeden Fall, ja. Und ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr, gar nichts mehr da. Gab es so Sprüche, die er immer zu dir sagte, an die du dich gut erinnerst? Dass ich alles falsch mache. Ich bin von nichts zu gebrauchen. Mhm. Zum Beispiel. Und das ging die ganze Ehe, die ganzen 22 Jahre? Ich habe es ja gar nicht mitbekommen, ja. Du hast es gar nicht mitbekommen? Nein, das hat sich so eingeschlichen bei mir. Achso, am Anfang hast du es gar nicht so wahrgenommen in dem Sinne und dann allmählich schon. Ja, nach vielen Jahren dann. Ich bin dann 2004 das erste Mal bei einer Reha gewesen, psychosomatisch, und dort hat man mir, auf Deutsch gesagt, die Augen geöffnet und hat mir gesagt, ich muss mich auch trennen. Ja. Hast du es denn dann gemacht? Ja, vor 2 Jahren, 3 Jahren. Aber 3 Jahre werden das jetzt. Erst vor 3 Jahren? Ja. Das heißt, da hast du nochmal eine lange, lange Zeit das ertragen. Ja, ich habe das die Kinder wegen ertragen. Ich wollte immer, dass meine Kinder in ein einem guten Umfeld aufleben. Mhm. Ich habe auch vieles von meinen Kindern ferngehalten, muss ich dazu sagen, mhm. wo ich jetzt weiß, dass das ein riesengroßer Fehler gewesen ist. Mhm. Denn jetzt haben sich meine Kinder von mir abgewandt. Wie alt sind deine Kinder heute? Die Große ist 25 und die Kleine 19. Und warum haben die sich von dir abgewandt? Weil ich mich getrennt habe, weil sie können das nicht verstehen, dass ich ihren Papa alleine gelassen habe. Aber haben die das denn nicht früher mitbekommen? Hat er nicht in der Anwesenheit der Kinder dich auch niedergemacht? Ja, die letzte Zeit dann schon, aber das haben sie nicht so ernst genommen. Mhm. Haben sie gedacht, das ist eine normale Ehekrise, aber dass das die vielen Jahre vorher schon so ging, das habe ich sehr oft. Ja. Du musst mir mal noch ein paar Beispiele nennen, damit ich mir diese Ehe noch besser vorstellen kann. Dieser Mann hat dich also permanent klein geredet. Ja. Hat gesagt, du bist so nichts zu gebrauchen, du bist doof, du kannst ja. nichts, du bist nichts. Genau. Mhm. Er hat dich nicht körperlich belästigt, er hat dich nicht geschlagen. Nein. Das nicht? Nein, das nicht. Das hat er nicht gemacht. Überhaupt nicht. Hast du vielleicht so ein Beispiel, wo man das mal richtig sich klar vor Augen führen kann, wie er mit dir umgegangen ist? Das ging schon. Ein ganz einfaches Beispiel ist das Autofahren. Hm? Mit Männern und Autofahren und Frauen und Autofahren, ja. Aber ich durfte nie Autobahn fahren, dafür bin ich zu doof und das würde ich nie packen. Und wir hatten ja eine kleine Landwirtschaft, da durfte ich nie Traktor fahren, da war ich zu nichts zu gebrauchen. Mhm. Wir hatten Tiere, da durfte ich nie hin, also ich wurde schon immer im Haus gehalten, bis ich gerade erst rauskam. Was hat er dir denn überhaupt zugetraut? Nichts. Kochen auch nicht? Putzen, kochen? Doch, das schon, das musste ich machen. Das musstest du machen? Ja. Oder hat er dich da auch noch fertig gemacht, wenn das Essen mal nicht schmeckte? Ja, anfangs schon, aber dann ging's. Man hat er sich entweder dran gewöhnt oder es hat dann wirklich geschmeckt. Das muss man sich ja auch vor Augen halten, wenn man das über Jahre erlebt, dass der Partner einen für absolut dämlich hält, ist das ganz schlimm. Ist das unglaublich verletzend. Das ist psychische Gewalt. Ja. Jetzt haben die Kinder sich von dir losgesagt. Das ist natürlich ganz schlimm. Bereust du das denn, dass du den Mann verlassen hast? Nein, dass ich den Mann verlassen habe, bereue ich überhaupt nicht. Was ich bereue, ist jetzt, dass eben die Kinder sich von mir abgewandt haben. Da muss man dazu sagen, meine Jüngere, die hat ja jetzt ein eigenes Kind, die hat, also ich habe jetzt bin Oma auf Deutsch gesagt, das Enkel, das darf zu mir kommen. Mhm. Ich habe seit 2 Jahren jetzt auch eine Fernbeziehung, die ich habe, wo ich am Überlegen bin, dahin zu ziehen. Mhm. Wohnst du denn im Moment noch in dem Dorf, wo dein Mann auch seinen Hof hat? Nein. Nein. Nein. Aber so in der Gegend schon da, wo du früher gewohnt hast. In der Gegend schon. Genau. Mhm. Ja, das sind ungefähr 20 Minuten auch so in etwa entfernt. Und es gibt eine Fernbeziehung, die ganz gut läuft. Ja. Aber mit den Kindern, lass mich über die Kinder noch reden, das schockiert mich etwas. Kannst du denn den Kindern, ich verstehe auch nicht, das müssen die doch mitbekommen haben früher, wenn der Vater immer sich so schlecht der Mutter gegenüber verhalten hat. Naja, das kann man doch nicht wegstecken und verstecken. Ja, meine größere Tochter, muss man dazu sagen, die musste ja nur für meinen Ex-Mann alles machen. Die musste die ganze Versicherung machen, weil er kann ja nicht. Er brachte nichts. Er hat sich ja auch um nichts gekümmert. Das habe ja alles ich machen müssen. Und ja, nun ist meine große Tochter ein bisschen stinkig gewesen anfangs, weil sie das alles machen musste. Ja, und das hat sich dann wirklich richtig gehend auseinandergelebt. Ja, aber dann muss sie doch stinkig gewesen sein auf den Vater, weil sie alles machen musste und nicht auf dich. Warum versteht sie dich nicht? Warum verstehen deine Kinder dich nicht? Ich kann es auch nicht verstehen, warum nicht. Du kannst doch mit den Kindern reden und ihnen vielleicht ganz viele Beispiele auch aus der Vergangenheit erzählen, an die sich die Kinder vielleicht dann auch nochmal nachträglich erinnern. Ja, das habe ich ja auch versucht. Ich habe das auch versucht, in Briefen niederzulegen, aber es kommt nicht zurück. Kommt nichts zurück. Und die beiden haben den Kontakt zum Vater? Haben sie noch? Ja. Einen guten Kontakt? Das weiß ich nicht. Das muss ja für dich ganz, ganz schmerzlich sein, dass du deine Kinder verloren hast. Das war sehr schmerzlich, ja. Ich war auch lange Zeit sehr krank. Hast du denn, bevor du dich getrennt hast von deinem Mann, war das Verhältnis zu deinen Kindern gut? Super. Super sogar. Wir waren ein Dreierteam. Ich kann das nicht verstehen, ich verstehe das nicht. Machen die dir irgendeinen Vorwurf? Ja, dass ich gerade gegangen bin. Also oder? Ja, gut, darüber hinaus meine ich noch irgendwas anderes. Nein. Also die verlangen, die sagen, warum, du stellst dich an, sagen die, du hättest da bleiben sollen, so schlimm war es nicht. Genau. Aber niemand macht das ja aus Spaß. Niemand trennt sich ja aus einer Ehe zum Spaß oder immer leichtfertig. Nein, das stimmt schon. Wobei ich auch im Nachhinein jetzt merke, dass meine kleinere Tochter nun mit meinem Ex-Mann auch nicht mehr klarkommt. Mhm. Die wohnt ja noch bei ihm. Und ach, die wohnt sogar noch da. Und der Kontakt ist fast ganz runtergefahren. Es gibt gar keine Berührungspunkte mehr zwischen den Kindern und dir? Na, zwischen Enkel und mir. Zwischen Enkel, ja. Aber sonst, man telefoniert auch gar nicht mal miteinander. Nein. Das ist ja Wahnsinn. Aber ihr hattet keinen Streit. Das ist dann einfach so, ist so versickert. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du eine Fernbeziehung hast. Ja. Wie weit entfernt ist die von da, wo du jetzt wohnst? 350 Kilometer. Und du überlegst, eventuell dorthin zu ziehen? Ja. Vielleicht wäre das gut, um einen ganz neuen Schritt zu machen in einen neuen Lebensabschnitt. Ja, aber das verliere ich meinen Enkel auch. Wie geht denn das, wenn der Enkel, wie alt ist der Enkel? 10 Monate. Ach, so klein noch. Aber der Enkel muss doch dann zu dir gebracht werden von deinem Kind. Ja, das wird's auch, ja. An der Tür abgegeben und wieder gegangen. Ach, was ist denn das für Zustände? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und das ist das Kind von der Tochter? Mhm. Da gibt sie dir das Kind und sagt, ja. Was sagt sie? Das ist irgendwie nicht, also es ist ja so, der ist 10 Monate und ist jedes Wochenende bei mir. Mhm. Und ich liebe diesen Film über alles. Mhm. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ein drittes Kind. Mhm. Und jetzt, ich habe keinen Kontakt zu meinen Kindern, ich liebe den Enkel und bin am Überlegen wegzuziehen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, ich habe ja gerade mal gefragt, wie das so geht, wenn das Kind abgegeben wird, dann sagt deine Tochter gar nichts an der Tür? Nicht viel, nein. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Hier stehst du, in der Tat, jetzt verstehe ich auch deine Zwickmühle, in der du steckst. Wenn das, wenn das Enkelkind nicht wäre, würdest du wahrscheinlich gehen. Ja. Was hält dich dann noch? Aber das Enkelkind ist für dich sehr wichtig. Ist denn gewährleistet, dass deine Tochter auch weiterhin diesen Kontakt zulässt? Wenn die so komisch drauf ist, könnte die ja auch sagen, nee, jetzt ist Schluss, die kriegt den... Ja, das ist ja das, was ich auch nicht so richtig weiß. Mhm. Das heißt, das könnte rein theoretisch jeden Tag passieren. Ja. Weiß die, dass du eventuell überlegst, wegzugehen? Ich hab's ihr vor 2 Tagen gesagt, ja. Wie hat sie reagiert? Hat mir gesagt, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht? Boah, was sind das für Kinder? Was sind das für Kinder? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich denke, ich habe zu viel in mir gehalten, dass ich nie darüber gesprochen habe. Nehmen die dir auch übel, dass du jetzt einen Freund hast wieder, einen neuen Freund? Ja, aber den hatte ich ja damals noch nicht, wo ich gegangen bin. Nee, klar, aber das ist ja so verrückt da, dass ich mir vorstellen könnte, dass so auch sowas jetzt gegen dich verwandt wird. Ist vielleicht möglich, sag ich jetzt mal so. Mensch, das ist aber wirklich schwierig, Silke. Irgendwie alles sagt in mir, wenn du eine neue Beziehung hast und wenn das ein guter Typ ist und du dich da aufgefangen fühlst und aufgehoben. Bist du sehr verliebt in diesen Mann? Oh ja. Oh ja. So habe ich meinen Ex-Mann nie geliebt. Dann geh zu dem Mann. Ich weiß, ja. Ich weiß, es ist hart, aber wer weiß, wie lange das noch gut geht und dann entzieht sie dir den Enkel vielleicht auch irgendwann und dann stehst du ganz alleine da. Wenn du das Glück hast, nach all diesen furchtbaren Jahren einen Mann zu treffen, den du so liebst, dann geh zu dem Mann. Und alles andere wird sich vielleicht hoffentlich irgendwie finden und fügen. Okay. Ist es jetzt nur so eine Intuition von mir. Das ist natürlich deine tiefe Entscheidung, was für dich. Ja. Das ist dir schon klar, ne? Ja, ja, das ist schon klar. Silke, aber es tut mal gut, das von jemandem anders auch zu tun. Ja, verstehe. Silke, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Alles Gute von ganzem Herzen dir. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne, tschüss. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis, morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, bis morgen.